Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi. Ich darf mich jetzt unterhalten mit Oliver Bayer, MDL. Hallo Oliver. Hallo. Ja, die Piraten sind ja dafür bekannt, dass sie sich für Bildungspolitik einsetzen. Bildung ist jetzt gar nicht so dein Kernthema im Landtag NRW, aber Verkehrspolitik. Und da gibt es ja einen direkten Zusammenhang. Magst du den mal eben kurz erklären? Ja, es gibt einen großen Schnittbereich zwischen Bildung oder beziehungsweise Hochschulpolitik. Bin ich übrigens auch für zuständig, für die Hochschule. Und zwischen Verkehrspolitik, wir haben es jetzt mal der Verkehrspolitik zugeordnet, es geht um Semesterticket. Und dieses Semesterticket soll der Preis erhöht werden, und zwar um 43% von 17,77 Euro pro Monat auf über 25 Euro. Und das ist ein Grund für uns, dass wir im Ausschuss den Minister zur Rede stellen wollen, und zwar im Verkehrsausschuss in dem Fall, haben wir uns entschieden. Denn es geht vom VRR aus, diese Erhöhung, und das ist ja erstmal Verkehrssache. Das bedeutet erstmal, sprechen wir darüber, wen betrifft es. Das betrifft also alle Studenten in Nordrhein-Westfalen? Das betrifft erstmal die Studenten, die im VR liegen, also die Universitäten Dortmund bis Duisburg-Essen, Wuppertal bis hoch in den Norden, und Düsseldorf fällt auch noch mit rein. Die Studenten betrifft das alles. Das heißt, der Anteil des VR, das ist der größte Anteil im Studententicket, der verteuert sich. Der VR hat zwar einen kleinen Rückzieher gemacht und gesagt, wir verteuern das ja über mehrere Jahre, also immer so um 6, 7, 8%, aber auch das würde eventuell schon den Vertrag, den er eigentlich mit den Asten hat, sprengen und würde das Tor öffnen für weitere Preiserhöhungen. Man muss wissen, die Asten, also die Studentenvertreter, handeln mit dem VR diese Preise aus. Das heißt, sie verhandeln ein bisschen. Der VR gibt ihnen im Wesentlichen zu vor. Und der VR erpresst jetzt im Grunde zuerst die Asten, eventuell auch die Landesregierung, um irgendwas anderes zu bekommen, indem er sagt, ach, wir machen jetzt, erhöhen jetzt mal um 43%. Als Grund wird angegeben, die Studenten würden ja jetzt mehr mit dem ÖPNV fahren, und damit hätte man nicht gerechnet. Und ist das so, dass die Studenten jetzt mehr damit fahren? Das ist erstmal eine gute Frage, denn der VR gibt ja diese Zahlen nicht raus. Wir haben als Piratenfraktion im Land schon öfter versucht, solche Zahlen zu bekommen, beziehungsweise zu schauen, ob diese Zahlen nicht veröffentlicht werden können und was überhaupt mit diesen Zahlen los ist. Also das Problem ist, die Asten müssen blind verhandeln. Sie müssen einfach darauf vertrauen, dass der VR das Richtige sagt. Er sagt, wir sind von einer Nutzerquote von 40% ausgegangen, dass 40% der Studenten dieses Semesterticket nutzen, 1992, als es eingeführt wurde. Und jetzt nutzen es 48%. Ja, woher die Zahl kommt, wissen wir nicht. Außerdem sollen die Studenten jetzt mehr mit dem Studententicket fahren. Im Grunde übrigens eine Sache, die ja überhaupt nicht negativ ist, sondern positiv zu sehen ist. Wobei Verhandlung ja hier eher fragwürdig ist, denn vom Verhandeln kann man ja in dem Sinne nicht sprechen, denn eine Alternative zum VRR gäbe es ja nicht. Nein, also einen anderen Verhandlungspartner nehmen, ein Wettbewerber, das können die Asten nicht. Und deshalb ist das natürlich auch eine sehr miese Sache. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand am Ende mit Vorteilen rausgeht. Also der VR möchte es vielleicht als Druckmittel nutzen, um generell vielleicht auch Geld vom Land oder sonst was zu kriegen. Am Ende haben wir allerdings ja nur Scherben, weil momentan ist es ja so, die Studenten profitieren davon. Sie können relativ günstig dieses Ticket nutzen und können in ganz NRW mittlerweile, weil es nämlich noch zusätzlich ein NRW-Ticket gibt, mit Bus und Bahn fahren, sozusagen als Flatrate. Das ist eine Solidargemeinschaft. Jeder zahlt, jeder kann fahren, aber muss nicht. Und der VR hat sehr zuverlässige Einnahmen. Es ist eine sehr, sehr große Einnahmequelle für den VR. Und eine sehr zuverlässige, weil unabhängig, wie viel die Studenten zahlen, der VR kriegt immer das gleiche Geld, und er muss ja auch immer die gleichen Busse und gleiches Angebot liefern. Er kann ja nicht sagen, oh, heute fahren weniger Studenten, wir machen mal ganz schnell zwei Busse weniger fahren. Das funktioniert ja nicht. Man macht das zwar in den Semesterferien vielleicht, aber ansonsten funktioniert das nicht. Also der Hintergrund, dass wir uns unterhalten, ist ja, dass es natürlich eben in den Bildungsbereich insofern reinfließt, als dass Studenten, die eben nicht von zu Hause aus das Riesengeld jeden Monat zur Verfügung haben und ja eigentlich studieren wollen und nicht nebenbei arbeiten wollen, aber es ist nur, sieht natürlich genauso für viele Studenten aus, die dann auch noch das Geld für die Mobilität aufbringen müssen. Das tut natürlich weh. Jetzt frage ich dich mal als Mitglied des Landtags, was kannst du denn jetzt noch machen, außer, ich sag mal, das anzuprangern? Das tun wir jetzt als Piraten. Wir sagen, das ist eigentlich so nicht tragbar. Die Machtposition des VRR da, die natürlich nicht im Sinne der Studenten funktioniert. Haben wir als Piraten irgendeine Chance, dann noch was, noch ein bisschen mehr zu tun für die Studenten? Wir haben jetzt noch sehr viele Chancen, glaube ich. Also erstmal dem VR zeigen, dass das so nicht geht. Vielleicht lernt es irgendwann. Er hat auch schon mal mit den Zugangskontrollen da irgendwie angefangen. Zugangskontrollen für Schwarzfahrer. Wir haben übrigens ja noch eine andere Baustelle mit dem VR. Er möchte Überwachungskameras übrigens installieren. Andere Geschichte. Dem VR muss was gezeigt werden. Dem Minister muss aufgezeigt werden, dass hier was falsch läuft. Und indem wir es auf die Tagesordnung setzen, die Piraten im Ausschuss, müssen sich auch alle Politiker, alle Fachpolitiker mit diesem Thema beschäftigen und werden das tun. Und es hat an anderen Stellen sich gezeigt, zum Beispiel als es darum ging, dass viele wissenschaftliche Mitarbeiter in den Universitäten nicht bezahlt werden, dass wenn wir es auf die Tagesordnung setzen, auch die anderen sehr hellhörig werden. Da hat dann die CDU angefangen, noch eine Aktuelle Stunde hinterher zu schieben und so weiter. Wurde das also praktisch groß aufgekocht. Ob es viel gebracht hat, ist eine andere Frage, aber die Aufmerksamkeit ist jedenfalls schon mal da. Und generell müssen wir halt den Druck beibehalten. Also die Regierungsparteien sind ja nicht ÖPNV-feindlich erstmal. Wir haben da die Grünen und die SPD. Sie müssen nur öfter mal daran erinnert werden, was da zu tun ist und ein bisschen gedrängt werden. Dafür sind wir da. Ja, vielleicht können wir das auch nutzen, um zu sagen, hey, es ist bald Bundestagswahl, liebe Studenten, übt Druck auf die etablierten Parteien aus und ihr habt jetzt die Möglichkeit noch, denn nach der Wahl wird es wahrscheinlich keinen mehr so doll interessieren, oder? Doch, nach der Wahl geht es nochmal richtig rund. Natürlich kann man an der Stelle auch an die Wahl erinnern, das tue ich auch an dieser Stelle, wer es noch vor der Wahl hört, aber richtig heißt, zur Sache geht's nach der Wahl. Wir haben zwar am 19. September unseren Ausschuss, das heißt, der findet noch vor der Wahl statt. 19. September um 13.30 Uhr haben wir das auf Tagesordnung gesetzt in dem Ausschuss. Dann in der nächsten Woche, allerdings am 27. September, ist eine Demonstration zu dem Thema, die Asten veranstalten, und ich hoffe, dass da viele kommen. Denn am 27. September, an diesem Freitag nach der Bundestagswahl, ist die Entscheidung in den VR-Gremien, wie das mit der Preiserhöhung aussieht. Und das ist im Grunde der Stichtag, auf den wir hinarbeiten. Wenn es jetzt ganz schief läuft und man noch da dringend was tun muss, dann können wir auch noch in der gleichen Woche, weil wir Plenum haben, das eine Plenarsitzung bringen, also einen Antrag fürs Plenum stellen. Das lassen wir uns ja jetzt mal offen. Und wo ich übrigens gerade bei den Terminen bin, Dienstag, 10.09., also eventuell heute, wenn ihr das hört, findet um 19 Uhr in Wuppertal eine Diskussion zum Thema Bürgerticket statt, also fahrscheinloser ÖPNV. Und da wird es bestimmt am Rande auch mal ums Semesterticket gehen. Also ich werde auf jeden Fall gerne diese Frage an die Referenten, die da sind, stellen. Okay. Ja, jetzt möchte ich dann nochmal eben kurz für hoffentlich viele Studenten, die diesen Podcast hören, darauf hinweisen, den Oliver alias @Creon mit K, Creon_NRW, erreicht man auch via Twitter, und ich denke mal, Oliver, du wirst dich auch über Feedback freuen, denn dann ist ja mal schön, wenn man mitbekommt, dass die Arbeit, die man im Landtag macht, auch begleitet wird und verfolgt wird, und sicherlich bist du offen für Fragen, die man dir noch stellt, oder? Ich bin natürlich offen für Fragen und auch für Anregungen bzw. für noch Hinweise, die es noch gibt. Immerhin sind wir hier auch auf die Infos der einzelnen Universitäten angewiesen. Wir haben zwar einigen Universitäten Piraten, die aufpassen und in den Hochschulgruppen sind, aber nicht an jeder. Und wenn es an einigen Universitäten in den Asten bestimmte Entwicklungen gibt, freue ich mich auch über Infos. Und es ist sehr wichtig, also ich möchte darauf hinweisen, es geht nicht nur um diese 50 Euro pro Semester für die Studenten, die sie dann mehr zahlen müssen, oder um das Solidarprinzip dort. Es geht im Grunde um so ein ganzes Modell, weil hier zeigt sich, eigentlich ist das Semesterticket ein schönes Modell, was man ausweiten sollte auf andere Bevölkerungsgruppen, was eigentlich auch wunderbar funktioniert. Und hier wird es einfach missbraucht, indem gar nicht aufgewogen wird, was für Vorteile dieses Semesterticket insgesamt bringt. Also es hat nicht nur solidargemeinschaftliche Gründe, es ist eine Investition dahin, dass wir in Zukunft weniger Infrastruktur brauchen, ökologische Aspekte berücksichtigen, das Wohnungsangebot wird verbreitert für die Studenten, die Möglichkeiten der Studenten werden erweitert. Also es hat so viele Vorteile, das dürfen wir uns nicht kaputt machen lassen. Und es hat übrigens auch für den VR Vorteile, wie ich gesagt habe. Es hat nämlich sichere Einnahmen für den VR. Ja, wir hatten ja mal innerhalb der Piratenpartei auch den fahrscheinlosen ÖPNV als Thema. Den haben wir ja noch als Thema. Und vielleicht nehmen wir das mal auf, vielleicht nach der Bundestagswahl, dass wir uns da mal drüber informieren, wie denn der Stand ist und wie wir Piraten immer weiter dahin kommen. Das machen wir dann gerne. Okay, Oliver, ich danke dir und wünsche noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Ich danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.